Couple of questions here. Let's see. Eine Menge Fragen hier. Schau dir mal. Pastor Curry, glauben Sie, dass ein Teil unserer Seele vom Teufel gefangen gehalten werden kann? Und falls dem so ist, braucht man jemanden mit großer Erfahrung, der die geistliche Welt sehen kann, um ihn freizusetzen? Ich glaube, dass Menschen ihre Seele verlieren und vom Teufel gefangen genommen werden können, aber man braucht niemanden mit großer Erfahrung. Und du musst auch nicht die geistliche Welt sehen können, um sie freizusetzen. Alles, was du brauchst, ist deine Autorität in Jesus Christus zu kennen. Und dann kannst du sie befreien. Wenn du die Gabe der Geisterunterscheidung hast, wunderbar, ich bin nicht gegen Gaben. Aber glaub nicht, dass du es nicht tun kannst, weil du eine bestimmte Gabe nicht hast. Denn du hast die Gabe des Heiligen Geistes, der durch dich alles tun kann. Du musst erkennen, dass die Apostel, die Jesus ausgewählt hat, im höchsten Maße unausgebildet waren. Im höchsten Maße unausgerüstet. Und sie hatten keinerlei aus der Bibel erkennbare Gaben. Jesus nahm Leute, die niemand anders ausgewählt hätte, und er konnte sie gebrauchen. Er hat sie trainiert und gab ihnen Autorität, das zu tun, was sie dann getan haben. Alles, was sie machten, taten sie mit seiner Autorität. Sie waren nicht in besonderer Weise begabt, nicht mehr als jeder andere. Aber ich habe noch was Besseres. Sie waren noch nicht mal wiedergeboren. Sie hatten noch nicht mal die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Sie taten alles nur durch Autorität. Alles Zeug, von dem du glaubst, du müsstest es haben, bevor du etwas tun kannst, das entspricht nicht der Bibel. Das Wichtigste, was du brauchst, ist ein Herz, um Menschen zu helfen. Kein religiöses Herz, das an Regeln, Gesetzen, Ordnung festhält, sondern ein Herz, das Menschen helfen will. Frage. Lieber Curry, ich stelle fest, dass es kein Gebet am Anfang oder Ende deines Vortrags gibt. Gibt es dafür einen Grund? Hier steht noch mehr. Auch gibt es keine Anbetungszeit. Was denkst du von der Wichtigkeit von Lobpreis und Anbetung für Heilung? Ihr habt mich das gefragt. Das habe nicht ich erwähnt, sondern ihr habt mich gefragt. Zum Gebet. Manchmal bete ich am Anfang, manchmal bete ich am Ende. Gestern Abend habe ich ganz viel für Leute gebetet, auch wenn das nicht das Gebet ist, von dem hier gesprochen wird. Hier geht es ja um ein Eröffnungsgebet und ein Abschlussgebet. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann das tun. Manchmal mache ich das und manchmal nicht. Wenn es passiert, schön. Und wenn nicht, dann stört es weder mich noch Gott. Was mein Gebetsleben angeht, ich liege nicht Stunden auf meinen Knien. Aber ich höre nie auf zu beten. Ich bete ohne Unterlass. Mein Leben ist Gebet. Ich rede ständig mit Gott, so wie ich mit jemandem rede, der neben mir steht. Wie ein Telefongespräch, das man nicht beendet. Man bleibt einfach immer in Kontakt. Zwischendurch gibt es in meinem Leben auch immer Gebete, die erkennbar sind. Wenn ich für etwas oder für jemanden bete, but I try to make it so that my conversation is always, even if I'm talking to another person. Spreche ich mit jemandem, so weiß ich, dass Gott zuhört. Ich spreche immer in Gegenwart Gottes. Or talk to them in God's presence, because I am. Denn dort bin ich. Amen. Do you understand that? Now, ich habe auch Leute in Versammlungen schon wütend gemacht, weil ich zu Beginn nicht betete. Sie sind dann in der Mittagspause gegangen, nachdem sie sich beim Gastgeber beschwerten, ich könnte kein Mann Gottes sein, da ich weder zu Beginn noch zum Schluss beten würde. Damit gingen sie und blieben weg. Und ich sagte, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, denn das, was ich noch sagen wollte, hätte sie dann richtig wütend gemacht. Also, falls ihr so leicht zu erschüttern seid, solltet ihr vielleicht jetzt schon gehen, denn Gott hat mich nicht ausgewählt, weil ich so taktvoll bin. Oder weil ich so gute Umgangsformen habe. Das soll keine Ausrede sein. Viele Männer, die von Gott gebraucht werden konnten, waren nicht die beliebtesten. Sie waren mehr daran interessiert, mit Gott Zeit zu verbringen als mit Menschen. Häufig empfanden sie die Beschäftigung mit Menschen als Unterbrechung ihres Zusammenseins mit Gott. So war das auch bei Wigglesworth. Bei John G. Lake war es anders. Durch Dr. Lake habe ich beten gelernt, durch seine Lehren über das Beten. Die Leute sagten ihm immer, er solle erst beten und dann handeln. Da dies aber seinen Lebensstil nicht förderte, zeigte ihm Gott, wie er beten könne, während er handelte. Und so muss ich auch handeln und leben. Ich kann nicht vor jeder Versammlung eine Stunde lang beten, um die Salbung zu bekommen. Oder was auch immer. Wenn das so wäre, könnte ich keine Zeit mit euch verbringen. Gibt es Zeiten, in denen ich bete? Ja. Gibt es Zeiten, in denen ich einfach losgehe? Ja. Ich gehe gern spazieren und bete dabei. Und dabei ist es egal, wo ich lang gehe. Häufig gehe ich in den Bergen spazieren, weil wir in Denver leben. Auch im Einkaufszentrum kann ich beten. Einfach herumlaufen und beten. Häufig gehe ich aus einer Versammlung raus und bete. Ich verbringe Zeit im Gebet. Und ich sage das jetzt nicht, um zu verletzen. Gebet verwende ich nicht. Und wenn ich das merken würde, würde ich sofort damit aufhören. Gebet verwende ich nicht, um Gott zu manipulieren. Auch Anbetung und Lobpreis verwende ich nicht dafür. Versteht ihr? Gebet und Lobpreis benutze ich so, wie sie gedacht sind. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, das ist alles. Mit Gott Zeit verbringen. Wenn Gott mich kommen sieht, muss er nicht denken, was will er jetzt schon wieder? Ich rede nicht nur mit Gott, wenn ich was von ihm haben will. Ich habe Gemeinschaft mit Gott und verstehe dadurch mehr von Gottes Wesen, von seinem Charakter und seinem Geist, als wenn ich einfach Sachen von ihm verlange. Ich bin ja gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Ich brauche nach nichts mehr zu fragen. Ich lebe in der Fülle all dessen. Ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich doch noch etwas brauche, dann ist es da, wenn ich es brauche. Bei Lobpreis und Anbetung ist es genauso. Ich weigere mich, die Anbetungszeit dazu zu benutzen, Gott zu manipulieren, damit er erscheint oder etwas tut. Ich weiß, dass man viel zur Anbetungszeit in Heilungsgottesdiensten sagen kann. Dann kann es passieren, dass, wenn jemand Musik macht, ein anderer geheilt wird. Das nennt man eine Gabe. Ich bin nicht dagegen. Wenn das deine Gabe ist, dann tu das. Technisch gesehen ist es allerdings nicht der biblische Weg, mit Heilung zu dienen. Nochmal, ich bin nicht dagegen. Aber wenn ihr überlegt, für gewöhnlich werden Christen dadurch geheilt, nicht Menschen auf der Straße. Markus 16 und dieses DHT-Seminar lehren euch, was ihr für die Straße braucht, also für Nichtchristen. In den ersten 300 Jahren der Christenheit gab es so etwas wie einen Heilungsgottesdienst nicht. Wenn wir uns in einer Reihe im Heilungsgottesdienst aufstellen, ist das technisch gesehen nicht biblisch. Gott lässt uns das tun, genauso wie der Kindergottesdienst nicht biblisch ist. Aber Gott kann ihn benutzen und lässt es zu, weil wir so Leute ausbilden können. Nur weil etwas nicht biblisch ist, heißt das nicht, dass du es nicht tun darfst. Verstößt es aber gegen biblische Grundsätze, dann solltest du die Finger davon lassen. Das Lustige ist, mit der Anbetung haben wir jetzt den sechsfachen Dienst, nicht nur einen fünffachen. Im Epheserbrief wird nirgendwo von dem Dienst des Anbetungsleiters gesprochen. Wir haben einen Dienst daraus gemacht. Wenn du keine Anbetung machst, kannst du keinen Gottesdienst haben. Ich bin nicht gegen Anbetung, aber wir haben es zu etwas gemacht, wozu es nicht gedacht war. Jetzt tun wir so, als könnten wir der Bibel nicht gehorchen, weil wir etwas brauchen, wovon die Bibel gar nicht spricht. Und so... Eine Menge dieser Dinge habe ich zufällig herausgefunden. Ich sage zufällig. Gott hat es bestimmt schon gesehen. Und ich habe inzwischen gelernt, was wir wirklich für Heilung brauchen. Wir glauben, dass wir eine ganze Menge Dinge brauchen, um zu heilen. Ich habe festgestellt, dass das gar nicht wahr ist. Jesus hatte keine Anbetungsband, die mit ihm durch Galiläa gezogen ist, um die Atmosphäre zu erzeugen, damit er Wunder tun konnte. Er selbst war die Atmosphäre. Und ich soll in das Bild Christi verwandelt werden. Also sollte mein Leben mehr wie das Leben Jesu aussehen und nicht weniger. Wenn ich es in seinem Leben nicht finde, dann möchte ich es auf keinen Fall in meinem Leben haben. Das heißt nicht, dass ich keine Anbetungszeit mache. In meinem Hotelzimmer habe ich so ein CD-Ding. Wahrscheinlich sind 80% meiner CDs Anbetungs- und Lobpreis-CDs. Ich höre mir diese Musik an, ich bete Gott an, obwohl Anbetung nicht nur Musik ist. Es kann auch ohne Musik sein. Dein Leben sollte Anbetung sein. Lobpreis und Anbetung machst du jeden Tag, nicht nur sonntags oder eine Stunde vor dem Gottesdienst. Tatsächlich, wenn das die einzige Zeit ist, in der du anbetest, dann machst du keine Anbetung. Anbetung ist kein Ereignis, sondern ein Lebensstil. Braucht man Anbetung für einen Heilungsgottesdienst? Nein, denn auch Jesus brauchte es nicht und er hatte einige gute Heilungsversammlungen. Darfst du es machen? Ja, klar. Kann es dir im Weg stehen? Ja, kann es. Kann es etwas Gutes ausrichten? Ja, das kann es auch. Aber denk daran, auf der Straße hast du das nicht. Wenn du in einem Geschäft bist, kannst du nicht deine CDs nehmen und sagen, können Sie das mal laufen lassen? Ich muss da drüben für Heilung beten. So wird das nicht gehen. So, see, what I've tried to do. Ich bin durch Zufall auf diese Dinge gestoßen. Winston Churchill sagte mal, viele Männer stolpern über die Wahrheit, aber die meisten rappeln sich auf und tun so, als ob nichts passiert wäre. Leider ist das häufig wahr. Als ich noch Kampfsport machte, seit dem 9. Lebensjahr betrieb ich Kampfsport. Jemand hatte mir die Nase gebrochen. Ich sagte mir, das wird nie wieder passieren. Und so war es. Deshalb trainierte ich Kampfsport. Ich interessierte mich hauptsächlich dafür, wie man unbewaffnet kämpfen kann. Aus verschiedenen Gründen musste ich mich mit verschiedenen Waffen beschäftigen. Die meisten Waffen, einschließlich Feuerwaffen, beherrschte ich gut. Pretty well excelled at all weapons at some point, including firearms. And when I went in the military, I was marksman and was actually going to go through sniper school before. Beim Militär wurde ich Scharfschütze, bevor Gott mich berief. And so, when I was in martial arts, though, as my weapons, my specialty weapons. Meine Lieblingswaffen waren das Messer und der Stock. Verschiedene Arten von Stöcken und Messern, lange Messer, kurze Messer, all sowas. If it was bladed, I enjoyed it. Okay. And so, even to this day, it's funny because. Bis heute trage ich immer ein Messer mit mir herum. Ein Taschenmesser, nicht als Waffe, sondern als Werkzeug. Dieses Messer habe ich immer dabei, auch beim Fliegen. Dort allerdings musste ich das Messer im Koffer verstauen. Vor dieser Reise ging meine Reisetasche kaputt und nachdem ich alles in eine andere Tasche gepackt hatte, vergaß ich mein Taschenmesser. Am Flughafen merkte ich es, rief zu Hause an und meine Frau fand es. Das war die längste Zeit seit 30 Jahren, die ich ohne Messer war. Als ich in Australien ankam, erklärte man mir, dass Messer illegal sind. Man darf sie nicht in den Taschen aufbewahren. Ich sah dies auf einem Schild. Gott passte also auf mich auf, so wurde ich nicht verhaftet. Denn wenn ich es noch gehabt hätte, hätte ich es getragen. Kampfsport trainierte ich mit Stöcken und Messern und begann es zu unterrichten. Ich trainierte mehr und mehr Messer- und Stockkampf als den unbewaffneten Kampf. Aber ich merkte, eine Waffe sollte nur die Verlängerung des menschlichen Körpers sein. Was mache ich mit meinem Messer- und Stockkampftraining, wenn ich ohne Messer oder Stock in einen Kampf gerate? Also legte ich Messer und Stock beiseite und trainierte wieder den unbewaffneten Kampf. Ich wollte nichts haben, was man mir wegnehmen könnte, denn dann wäre ich unbewaffnet. Und ich wollte niemals unbewaffnet sein. Als Gott mich in den Heilungsdienst gebracht und mich Heilung gelehrt hatte, stellte ich fest, Christen machen etwas ganz Ähnliches. Wir haben Ölfläschchen und Gebetstücher und Musik und Lobpreis und Gebete. Wir haben ganz viele Dinge, von denen wir glauben, sie zu brauchen, wenn wir für die Kranken beten wollen. Als ich in die Bibel schaute, sah ich, Jesus braucht überhaupt nichts davon. Also leg dich all diese Sachen ab. Denn es kann dir passieren, dass dir all diese Hilfsmittel weggenommen werden. Wenn du Heilung nur dadurch erreichst, dass du Öl benutzt, dann, und man nimmt dir das Öl weg, dann bist du nutzlos im Königreich Gottes in puncto Heilung. So entschied ich mich, nicht auf Öl zu vertrauen und ohne Öl für Heilung zu beten. Auf Gebetstücher verzichtete ich ebenfalls, wobei ich euch erstaunliche Zeugnisse über Gebetstücher geben kann. Die größten Wunder, die wir sahen, sind durch Gebetstücher geschehen. Aber viele Dinge brauchen wir nicht für Heilung, auch den Lobpreis. Wir haben Dinge, die nützlich sind und uns helfen können. Doch häufig werden diese Hilfsmittel zu Krücken, ohne die wir nicht mehr laufen können. So habe ich alles abgelegt, was nicht unbedingt notwendig ist. Wenn der Feind weiß, dass du nur an Heilung glaubst, wenn du ein Ölfläschchen dabei hast, dann sorgt er dafür, dass irgendjemand dieses Ölfläschchen vergisst. Wenn er weiß, dass du nur mit der richtigen Musik heilen kannst, dann wird er dafür sorgen, dass die Band zu spät kommt oder dass der Strom ausfällt. Das ist uns schon häufig passiert. Der Feind nimmt immer das weg, worauf du dich stützt. Also versetz ihm einen Schlag und lass all das überflüssige Zeug weg. Dann kann er dir nichts mehr wegnehmen. Und wenn du ohne all dies wirken kannst, dann ist es dir egal, was er tut, denn er kann dich nicht mehr stoppen. Then it doesn't matter what he does, because he can't stop you. Amen? So you won't find. Im Neuen Testament findet ihr nichts über Anbetungszeit und Heilung oder dass die Anbetungszeit für Heilung notwendig ist. Ihr findet allerdings eine Menge über Lobpreis, nachdem du geheilt bist, aber nicht davor. Right? But not before. See, at the very best. Bestenfalls findet ihr so etwas im Alten Testament, und das war dann auch nicht üblich bei Heilung. Ihr werdet es hier noch sehen. Es ist extrem einfach. Es ist extrem wirkungsvoll. Tatsächlich mache ich gerade nichts anderes, als euch alle Entschuldigungsmöglichkeiten wegzunehmen, damit euch nichts mehr anderes übrig bleibt, als gehorsam zu sein. Zunächst, es steht einfach nichts in der Bibel darüber, dass man vor dem Treffen beten soll. Nichts, oder? In der Bibel steht auch nicht, dass man für Kranke betet, lest Markus 16. Versteht, dass es Gebet in der Kirche gibt und Gebet für die Ungläubigen. Es wird nur zweimal erwähnt in der Bibel. Die Gläubigen werden die Hände auf die Kranken tun, damit die Kranken gesund werden. Es steht nichts von Gebet. Das haben Menschen hinzugefügt. Und dann fragen manche, muss ich um Erlaubnis bitten, bevor ich für jemanden bete? Nein, du musst gar nicht beten. Du musst ihn nur anfassen. Wisst ihr, wie einfach es ist, jemand anzufassen? Hallo, mein Name ist. Und was werden sie tun? Das Gleiche, was du tust. Du legst die Hand auf. Das ist kein Handauflegen. Hände auflegen muss so sein. Wirklich, schaut dir in der Bibel an, wo jemand Hände auflegt. Jedes Mal steht da, sie nahm ihn an der rechten Hand. Jedes Mal. Zum Beispiel Petrus und Johannes, die zum Tempel gingen. Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Das lest ihr immer wieder. Er nahm ihn bei der Hand. Oder Jesus berührte seine Hand. Das ist bemerkenswert. Wir lehren dieses ganze Zeug und es steht noch nicht einmal in der Bibel. Und dann wundern wir uns, dass es nicht funktioniert. So ähnlich wie, ich fülle meinen Benzintank, aber mein Auto fährt trotzdem nicht. Frag ihn, was er einfüllt. Wasser? Und dann beschwerst du dich beim Hersteller. Nein, das liegt daran, dass du Dinge hinzufügst, die nicht dort stehen. Dann fragst du dich, warum es nicht geht. Und die Antwort ist einfach, geh zurück zu der Einfachheit des Evangeliums und tue das, was da steht. Bin ich gegen Anbetung? Nein. Als wir unsere Kirche in Dallas hatten, machten wir regelmäßig Lobpreis. Der Gottesdienst begann um 3 Uhr nachmittags, damit auch andere Christen dazukommen konnten. Wir begannen immer mit Lobpreis für 30 bis 40 Minuten. Die Besucher erschienen häufig während dieser Lobpreiszeit und das hat mich geärgert. Sie sahen es wie die Werbung im Kino. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit zu kommen. Wir verpassen nichts, sie zeigen nur Werbung. Das ärgerte mich sehr und ich beschloss, ich fange mit der Predigt um 3 Uhr an. Wenn ihr nicht da seid, verpasst ihr einen Teil der Botschaft. Und am nächsten Sonntag begann ich um 3 Uhr mit Predigen. Die Leute, die später kamen, wurden ärgerlich. Ich sagte, ihr müsst eben pünktlich kommen. Wir dachten, ihr macht Lobpreis. Nein, das hatte ich doch angekündigt. Zuerst kommt die Predigt, in der ich euch sage, was Gott für euch gemacht hat. Und dann kommt der Lobpreis, damit ihr Gott danken könnt. Und danach habe ich für die Kranken gebetet, während wir Lobpreis hatten. Und wir hätten noch viel länger Lobpreisen können. Wir hätten 5 Stunden Lobpreis machen können. Jeder konnte gehen, wann er wollte. Soweit es mich betrifft, hat Lobpreis nichts damit zu tun, dass du geheilt wirst. Right? Diese ganze Sache mit gemeinsamem Lobpreis, der Grund, warum es funktioniert, ist, dass du daran glaubst, dass es funktioniert. Es steht nichts in der Bibel drin, dass es notwendig ist, speziell im Neuen Testament. Ich tue es nicht, weil es auf der Straße nicht geht. Und hier geht es um die Straße. In Markus steht, du legst die Hände auf den Kranken. Und in Jakobus steht, dass du die Ältesten rufst und dann salben sie dich mit Öl. Und dann sprechen die Ältesten ein Gebet des Glaubens für den Kranken, nicht der Kranke. Die Ältesten beten das Gebet. Also der Glaube der Ältesten sollte dich heilen. Das ist die einzige Stelle, die über Gebet spricht. Und das ist für Gläubige, nicht für Ungläubige. Ungläubige brauchen kein Gebet für Heilung, du musst nur die Hand auflegen. Ihr werdet feststellen, dass ich der Bibel wortwörtlich glaube, genauso wie es geschrieben steht. Ich will nichts hinzufügen und ich will nichts herausnehmen. Toronto Blessing and all the laughter through Rodney Howard Brown Ministry. Hier eine Frage zu Prediger Rodney Howard Brown. Das Erste, was ich sagen muss, er ist nicht mein Diener. Er ist Gottes Diener. Ich habe nichts dazu zu sagen. Das ist einfach zwischen ihm und Gott zu klären. Wäre er mein Diener, würde ich vielleicht etwas sagen, aber er ist es nicht. Und wenn Leuten geholfen wird, dann ist es gut. Persönlich würde ich zu keiner seiner Versammlungen hingehen. Da bin ich ehrlich. Ich sage hier nicht, dass ich gegen ihn bin. Zeit ist inzwischen für mich sehr wertvoll. Und ich kann auch zu Hause lachen. In der Kirche hatte ich nie so gute Gemeinschaft mit Gott, wie ich es mit ihm zu Hause habe. Ich muss nicht in der Kirche gehen, um von Gott erwischt zu werden. Einige würden sagen, mich hat es schon erwischt. Ich will ihn nicht abwerten. Es sind 2 verschiedene Dienste, die wir haben. Es kommt Gutes dabei heraus. Und manche Menschen brauchen das. Ein Problem entsteht manchmal, wenn du zu weit in eine Richtung gehst und dann dort bleibst. Und nochmal, wenn Gott ihn so führt, wunderbar. Aber Gott führt mich nicht zu diesen Treffen. Ich kenne einige Leute, deren Leben total verändert wurde in diesen Treffen. Total umgekehrt. Und sie sind jetzt begeisterte Arbeiter für Gott, weil sie in seinen Treffen waren. Also ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. Ich selbst werde davon nicht angesprochen. Falls es bei euch anders ist, wunderbar. Einige halten sich an Apollos, einige an Kephas. Bei der Anbetung ist es die gleiche Sache. Wir benutzen es manchmal, aber ganz häufig steht es uns mehr im Weg, als dass es uns hilft. Und so, those are along the same lines, that if it's there, wonderful, if it's not there, it doesn't matter. Einer der Gründe, weshalb wir keine Anbetungszeit in diesen Treffen machen, ist, wir haben alles weggenommen, bis auf das Nötigste. Ihr bekommt die 3 Tage lang ständig neue Informationen. Wollten wir lobpreisen, müssten wir eine Stunde früher anfangen oder eine Stunde länger bleiben. Es ist einfach so, dass wir durch den Stoff kommen wollen. Ich lehne Lobpreis nicht ab, glaubt das nicht. Ich bin eben nur kurze Zeit hier. Natürlich dürft ihr Lobpreis in eurer eigenen Zeit machen. Ihr habt ganz viel Zeit, um zu lobpreisen, wenn ich gegangen bin. Wir müssen jetzt die Zeit weise verwenden, um so viel Informationen rüberzubringen wie möglich. Etwas, das ihr mit nach Hause nehmen könnt, damit es euch hilft. Ich hoffe, ihr versteht. Frage: Wenn wir Kranke heilen und für Leute beten, wie wichtig ist ein Gebetsteam im Hintergrund als Fürbitte? Here's the problem. We have Was ich tue und was ich lernte, funktioniert. Das habe ich nicht in der Kirche gelernt. Ich lernte es nicht durch sonntäglichen Kirchgang. Ich habe es so nicht bekommen. Ich machte mich selbst auf die Suche. Meine Tochter ist gestorben und danach gab es keine Möglichkeit mehr, ihr zu helfen. Ich wusste, es war nicht Gottes Wille, dass sie starb. Ich wusste, er hat es nicht getan. Ich wusste, es war nicht richtig. Ich wusste, wie sehr es meine Frau und mich verletzt hatte, und ich wollte, dass niemand anders diesen Schmerz erleben muss. Also bin ich der Sache nachgegangen. Ich habe nicht aufgehört, Heilung zu studieren, nachdem sie gestorben war, sondern ich beschäftigte mich noch viel mehr damit. Ich sage immer, wenn du mit Gott gehst, gibt es irgendwann den Punkt, ab dem du alleine mit ihm weitergehen musst. Denn das passiert ganz häufig. Die Gemeinde ist eine Gruppe mit einem kleinsten gemeinsamen Teiler. Deswegen lernen die Leute nicht viel in der Kirche. Sobald jemand in den Gottesdienst kommt, der noch nicht gerettet ist, stellen wir die Versammlung darauf ein, die Verlorenen zu erreichen, anstatt den Leib Christi auszubilden und zu stärken. Ich sage nicht, dass es falsch oder richtig ist. Ich finde einfach, es sollte 2 Treffen geben. Eins für die Gläubigen und eins für die, die am Glauben interessiert sind. Dann kann man sich darauf konzentrieren, die Verlorenen zu erreichen. Und das evangelistische Treffen sollte ein Heilungsdemonstrationstreffen sein, wo sich die Macht Gottes so deutlich zeigt, dass die Ungläubigen sehen, dass es einen Gott gibt, dem man folgen muss. Wir sollten uns die Zeichen und Wunder nicht für die Versammlung der Gläubigen aufheben. Die Gläubigen brauchen Zeichen und Wunder nicht. Sie sollten diejenigen sein, die Zeichen und Wunder ausüben durch die Kraft Gottes. Aber weil wir uns nach dem schwächsten Glied ausrichten, gibt es kein wirkliches Wachstum im Leib Christi. So war es auch in meiner Gemeinde. Deshalb habe ich nichts über Heilung gelernt, was irgendwie funktioniert hätte. Also studierte ich für mich allein. Damals las ich ein Buch über Heilung. Das ganze Buch war gut und der Autor machte eine Aussage, die mich traf: Sei kein religiöser Trittbrettfahrer. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich entschied für mich, dass ich alles, was Gott mir versprochen hatte, allein entgegennehmen wollte. Ja, also hier geht es nicht um Stolz oder so etwas. Es gab Heilungsgottesdienste, zu denen ich nicht hinging, weil ich es aufgrund meines eigenen Glaubens erhalten wollte. Wenn ich es nicht für mich selbst empfangen könnte, wie könnte ich es für jemand anderen bekommen? Das war meine Einstellung. Das war, bevor ich das Prinzip von Saat und Ernte verstand. Also, wenn du für Kranke betest, während du selbst krank bist, damit du gesund wirst. Das verstand ich noch nicht. Ich würde darum kämpfen, im Glauben, um Heilung zu bekommen, denn wenn ich es selbst bekommen könnte, dann könnte ich es auch an andere weitergeben. Ich weigerte mich, ein religiöser Trittbrettfahrer zu sein, der die Dinge geschenkt bekommt, weil ein anderer meine Kämpfe kämpft. Wenn ihr den Pastor meiner damaligen Gemeinde fragt, wie häufig ich zu ihm kam für Gebet oder Heilung oder Beratung, würde er antworten: Ich kann mich nicht erinnern, dass Curry jemals bei mir war, denn ich würde mich in die Bibel eingraben und versuchen herauszufinden, was das Wort Gottes dazu sagt, und dann danach leben. Danach habe ich auch einige verrückte Dinge getan, Dinge, die ihr nicht tun solltet. Das hat manchmal den Schmerz, der entstand, noch verlängert. Das Endergebnis war, ich bekam, was ich wollte. Und weil das so ist, kann ich hier stehen und euch sagen, es gibt keine Krankheit, die ihr nicht schlagen könnt, wenn ihr den Geist Gottes habt. Denn es ist der Geist Gottes in euch, der die Krankheit besiegt. Der Geist Gottes braucht jemanden, der lang genug stehen bleibt, der hartnäckig bleibt, damit er bekommt, was er will. Die meisten Leute hören auf, bevor sie ein Resultat erhalten. Viele Leute wollen die Schmerzen nicht so lange aushalten, bis die Heilung eingetreten ist. Und ich war in Situationen, dass, wenn keine Heilung eingetreten wäre, ich bewusstlos geworden wäre. Ist hier irgendjemand, der auf der anderen Straßenseite geparkt hat? Da steht ein Polizist, der sieht aus, als schriebe er Strafzettel. Habe ich gerade gemerkt. Alles okay? Na gut. Ich sehe ihn gerade und dachte mir, ich sage euch mal Bescheid. Ich hätte das natürlich auch richtig machen können. Ich hätte sagen können, ich sehe einen Polizisten. Und wenn du zu deinem Auto gegangen wärst und einen Strafzettel hättest, Curry wusste es. Der Grund, weshalb ich diese Fragen beantworte, ist, weil ich möchte, dass die Fragen aus dem Weg sind. Ihr habt euch gute Fragen überlegt. Das sind ernsthafte Fragen. Manche Leute wollen keine wirkliche Frage stellen, sondern suchen nur Streit oder wollen ihren Standpunkt verteidigen. Wenn ich sowas lese, antworte ich nicht darauf. Wollt ihr wirklich Antworten haben, dann werde ich euch antworten und so lange mit euch arbeiten, bis ihr sie bekommt. Das Wichtige ist, dass die Fragen aus dem Weg sind, damit ihr euch vorwärts bewegen könnt. Beim Lehren ist es häufig so, wenn eure Fragen nicht beantwortet sind, könnt ihr mir nicht wirklich folgen. Deswegen versuche ich als erstes auf eure Fragen einzugehen. Tatsächlich habe ich das von Dr. Sumrall, der das auch so machte. Er nahm die Frage, sah sie zum ersten Mal und beantwortete sie durch den Geist Gottes. Ich habe den gleichen Geist. Wenn er das kann, kann ich das auch. Dass ich deine Frage beantwortet habe, heißt nicht, dass ich die Antwort vorher schon kannte. Manchmal lese ich sie vor, ohne dass ich eine Antwort weiß. Dann öffne ich einfach meinen Mund und die Antwort kommt heraus. Dann denke ich, das hört sich gut an, das ist biblisch. Ich profitiere davon genauso wie ihr. Dabei verlasse ich mich einfach auf den Heiligen Geist. Einige Leute denken, ich verlasse mich nicht auf den Heiligen Geist. Ich verlasse mich mehr auf ihn, als ihr das tut. Manche denken, dass wir nicht darauf vertrauen wollen, dass wir vom Heiligen Geist geführt werden. Aber wir tun das mehr, als ihr das tut. Ihr glaubt, dass ihr manchmal vom Heiligen Geist geleitet werdet. Ich gehe davon aus, dass er mich immer führt. In Römer 8, Vers 14, eine Bibelstelle, die häufig aus dem Kontext zitiert wird, da heißt es, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und viele denken, dass das nur manchmal passiert, wenn Gott auf sie niederkommt. Aber im Griechischen steht, diejenigen, die ständig, fortwährend vom Geist Gottes geleitet werden, sind die Söhne Gottes. Kein periodisches, kein immer wieder geleitet werden. Es ist eine konstante Führung. Sie werden immer geleitet. Das ist das, woran ich glaube. Also glaube ich mehr daran, als ihr es tut, wenn ihr glaubt, dass Gott manchmal auf euch niederkommt und euch leitet. Diese Schriftstelle redet noch nicht einmal davon, dass wir angehalten werden, irgendetwas zu tun. In Römer 8 geht es darum, die Taten des Fleisches zu kreuzigen. Und das hat nichts zu tun, dass wir zur Heilung die Hände auflegen. Du musst nicht von Gott geführt sein, um Kranken die Hände aufzulegen. Du hast den Befehl, das zu tun. Du brauchst nicht geführt zu werden für etwas, was man dir befohlen hat. Befehl bedeutet, du sollst das tun. Ein Befehl hat die Führung in sich selbst. Wenn es kein Befehl ist, dann ist es ein Vorschlag. Aber wenn er uns sagt, tu das, dann sollen wir das tun. In Kapitel 8 geht es darum, die Werke des Fleisches zu töten. Deswegen weißt du, dass du ein Sohn Gottes bist. Du tötest die Werke des Fleisches. Denn das Fleisch bringt dich nicht dazu, die Werke des Fleisches zu töten. Wenn du also dazu geleitet wirst, die Werke des Fleisches zu töten, dann ist das durch den Geist. Und dadurch weißt du, dass du ein Sohn bist. Darum geht es in Römer 8. Und da wir gerade in Römer 8 sind, in Vers 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Viele Leute zitieren nur die Hälfte dieses Verses und sagen, alles, was uns geschieht, geschieht uns zum Besten. Aber das sagt diese Schriftstelle nicht. Nicht alle Dinge wirken sich für jeden Menschen zum Besten aus. Das passt zu der nächsten Frage. Bedeutet dieser Vers im Römerbrief, dass Gott manchmal Krankheit bei uns zu seiner größeren Ehre zulässt? Es gibt einen Unterschied zwischen können, wollen, tun und zulassen. Der Wille Gottes ist sehr klar. Er will, dass es dir gut geht, du gesund bist und du ein gutes Beispiel bist, damit du bei anderen dafür sorgst, dass sie gesund sind. Jeder Arbeitgeber möchte gesunde Arbeiter und Gott ist nicht dumm. Er weiß, dass ein gesunder Arbeiter besser arbeiten kann als ein Kranker. Ein gesunder Arbeiter kann viel weiter gehen und uns ist befohlen, in die ganze Welt zu gehen. Menschen, die an Medizin oder Drogen gefesselt sind, können das nicht tun. Es sei denn, sie haben schon vorher für einen Vorrat gesorgt und den nehmen sie dann mit. Also Krankheit und Gebrechen und auf Medizin zu vertrauen, kann eben nicht der Wille Gottes sein. Er würde uns daran hindern, seinen Aussendungsbefehl zu befolgen. Also diese Bibelstelle sagt, alle Dinge wirken sich zum Guten aus für diejenigen, die Gott lieben und die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, wenn du Gott nicht liebst, dann können sich die Dinge nicht zu deinem Guten auswirken. Versteht ihr? Dann sagen die Leute, ich hörte die Geschichte von einem Mann, der sagte, ja, ich war todkrank und ans Bett gefesselt und nachdem ich Gott mit Krebs geschlagen hat, bin ich dann zum Herrn gekommen. Also erstens, du nimmst an, dass Gott so gehandelt hat, damit du dich zu ihm bekehrst. Aber das stimmt nicht. Es war so, du warst dumm, denn du hast Gott nicht vertraut. Und danach oder währenddessen bist du krank geworden, hast Krebs bekommen oder was auch immer, und während du krank warst, bist du zur Vernunft gekommen und hast dich zu Gott bekehrt. Versteht ihr? Okay, es piept. Ignoriert es. Es ist erstaunlich. Man kann eine Versammlung haben. Man kann die größten Wahrheiten Gottes weitergeben. Und dann kommt eine Motte rein. Und die Leute gucken auf diese Motte, als hätten sie noch nie im Leben eine Motte gesehen. Also du stehst hier vorn und entblößt die Geheimnisse und Mysterien des Universums. Und die Leute sitzen da und gucken dieser Fliege nach. Und sie müssen es jemand anderem erzählen. Siehst du die Fliege? Einmal sprach ich in einer Versammlung in einem Hotel. Ein Sturm kam auf. Der Strom fiel aus und es wurde stockdunkel. Alle werden ängstlich und wollen aufstehen. Ich sagte, jetzt bleibt mal sitzen, das Licht kommt sicher gleich wieder. Das einzige Licht war das Ausgangszeichen. Das war alles, kaum etwas zu sehen. Ich öffnete meine Bibel und redete und predigte weiter, bis das Licht wieder kam. Warum sollte der Stromausfall mich abhalten, weiter zu predigen? Man kann im Dunkeln predigen. Und wenn ich die Bibel nicht lesen kann, ich habe schon 12 Stunden lang ohne meine Bibel gepredigt, Schriftstellen zitiert, einfach das Evangelium gepredigt. Die Worte dürfen nicht nur hier sein. Wenn Ärger kommt, nimmst du nicht die Bibel und sagst, mal sehen, was das Wort Gottes sagt. Dann bist du schon erledigt. Wenn immer Ärger kommt, muss das in deinem Herzen sein. Es muss aus deinem Mund kommen. Es sollte herausfließen. Du solltest so voll von dem hier sein, dass wenn du deinen Mund öffnest, das Wort Gottes herauskommt. Du darfst nicht sagen, mal sehen, was hier drin steht. Nein, es sollte ein Teil von dir sein. Das Beste, was ich erreichen kann, solange ich hier bin, ist, dass ihr anfangt, das Wort Gottes zu lieben. Wenn du die Bibel liebst, dann wird sie für dich sorgen. Ich rede jetzt nicht über den Buchstaben oder darüber, ein Pharisäer zu werden. Ihr müsst einfach verstehen, was Gott meint, wenn ihr die Bibel lest. Sorgt dafür, dass das Wort in euch ist, damit es herausfließen kann. Nähme man mir die Bibel weg, brächte man mich nicht zum Verstummen. Versteht ihr? Denn es gibt Orte, wo Bibeln illegal sind. Ich kann trotzdem dorthin gehen und kann das Evangelium weitergeben. Ihr müsst das ernst nehmen. Ich weiß auch deshalb so viele Schriftstellen, weil mein erster Pastor ein ungewöhnlicher Mann war. Er war ein ehemaliger Polizeibeamter und gehörte zu den Sicherheitsleuten von Charles und Francis Hunter. Außerdem hatte er ein Grundwissen über Heilung. Wir waren in einer sehr kleinen Kirche, die hier in den Raum hineingepasst hätte. Und wenn wir sonntags bei ihm waren, machte er ohne Vorwarnung einfach das Licht aus. Alles Licht. Er schaltete seine Taschenlampe an, hielt den Strahl auf dich, gib mir eine Schriftstelle. Du musstest also eine Schriftstelle zitieren. Irgendeine Schriftstelle. Du hast immer gehofft, du wärst unter den ersten 3 Leuten. Denn danach war Johannes 3,16 schon weg. Jesus weinte, war schon benutzt. Er erzählte von anderen Ländern, wo er gewesen war. in denen die Bibel verboten war. Und er sprach von einer Zeit, in der sogar in den USA Bibeln illegal sein könnten. Und ich dachte mir, den trick ich aus. Zu Hause schrieb ich die Bibel ab. Das ganze Neue Testament schrieb ich auf einen Notizblock. Den Notizblock tat ich auf mein Regal. Ich dachte, wenn sie mir die Bibel wegnehmen, dann habe ich immer noch meinen Notizblock. Während ich das abschrieb, merkte ich mir einen Teil. Und als ich fertig war, konnte ich wichtige Teile daraus zitieren. Wir unterrichteten unsere Kinder zu Hause, weil wir viel unterwegs waren. Ich unterrichtete hauptsächlich Geschichte, denn ich mag Geschichte, besonders Kirchengeschichte. Unsere Kinder mussten das Neue Testament abschreiben. Sie haben das ganze Neue Testament von Hand abgeschrieben. Zuerst durften sie es mit Schreibmaschine und PC abschreiben, aber dann merkten wir, dass mein Sohn herausgefunden hatte, wie man etwas kopieren und einfügen kann. Dann gingen wir doch wieder zum Handschriftlichen über. Das könnte eine gute Idee für euch sein. Also nicht alle Dinge dienen jedem zum Besten, sondern nur denjenigen, die Gott lieben und nach seinem Ratschluss berufen sind. Es bedeutet nicht, dass alles, was geschieht, Gottes Wille ist, sondern es bedeutet, dass Gott das nimmt, was der Teufel böse gemeint hat und daraus Gutes macht. Aber es heißt nicht, dass Gott das Böse getan hat. Es bedeutet bestimmt nicht, dass Gott es getan hat, damit du dich ihm zuwendest. Denn denk daran, was immer für einen richtig ist, muss für alle richtig sein. Wenn Gott für einen Menschen so extreme Maßnahmen ergreift, muss er es für jeden Menschen tun. Wenn Gott Krebs gibt und es je einen Menschen gab, der Krebs bekam und sich deswegen Gott zuwandte, dann würde bei jedem Menschen, der keinen Krebs bekommt und dann stirbt und in die Hölle kommt, weil er sich nicht zu Gott gewendet hat, Gott die Schuld tragen. Es wäre Gottes Schuld, weil er nicht jedes Mittel benutzte, um ihn vor der Hölle zu retten. Das ist eine der Sachen, die ich von Dr. Summerall lernte. Was für einen Menschen gilt, muss für alle gelten. Deswegen kann Homosexualität nicht der richtige Weg sein. Ist es für einen richtig, dann gilt es für alle. Und Homosexualität kann nicht für alle richtig sein, denn dann würde die ganze Menschheit innerhalb einer Generation aussterben. Das Gebot Gottes, dass wir uns vermehren und die Erde verwalten sollen, könnten wir nicht erfüllen. Also kann das nicht richtig sein. Es gibt andere Bibelstellen, die das Gleiche sagen. Es geht mir einfach um das Prinzip. Ihr müsst erkennen, was Gott für einen tut, das tut er für jeden anderen auch. Ihr könnt nicht sagen, Gott gab mir den Krebs, damit ich mich ihm zuwende. Nein, das kann nicht wahr sein. Gott gab Jesus Krebs, damit du es nicht tragen musst. Jesus hat die Striemen getragen und Krankheit und Gebrechen, damit du sie nicht tragen musst. Noch eine Frage. Erlaubt Gott Krankheiten, damit wir zum Beispiel Geduld lernen? Antwort, nein. Naja, ja und nein. Er erlaubt es nicht, damit du Geduld lernst. Aber er erlaubt es, weil er alles erlaubt, was du erlaubst. Er sagte dir, dass du diese Sachen machen sollst. Du sollst dich darum kümmern, du bist deines Bruders Hüter. Wenn dein Bruder krank bleibt, dann ist das nicht Gottes Schuld, sondern deine Schuld. Jetzt wird's still hier. Er hat dir gesagt, dass du die Kranken heilen sollst. Er hat dir gesagt, dass du die Dämonen austreiben sollst. Er hat nicht gesagt, bete zu ihm, dass er sie austreibt. Oh Gott, treib bitte den Dämon aus dieser Person aus. Nein, das wird nicht passieren. T.L. Osborne sagte, es gibt zwei Dinge, die du niemals von Gott bitten solltest. Du solltest niemals Gott um etwas bitten, was er dir befohlen hat. Und du solltest niemals Gott bitten, etwas zu tun, was er bereits getan hat. Er hat es in deine Hände gelegt. Gott wird erlauben, was immer du erlaubst. Warum? Weil er dich im Prinzip über die Werke seiner Hände gesetzt hat. Und deswegen solltest du auf dieser Erde seine Werke tun, für ihn, mit der Kraft seines Geistes. Was immer vorgeht, du musst dich darum kümmern, nicht Gott. Oh, warum hat Gott zugelassen, dass so etwas passiert? Nein, warum hast du es zugelassen? Okay, die Sache ist folgende. Das ist das Problem. Ihr denkt immer noch, ihr seid nur Menschen. Und weil ihr wisst, Menschen machen Fehler, Menschen machen nicht alles richtig, Menschen sind eben Menschen, können das nicht tun. Aber ihr seid nicht mehr normal. Ihr wart nie dazu bestimmt, normal zu sein. Paulus hat das sehr klar gemacht und geschrieben, warum handelt ihr immer noch als bloße, sterbliche Menschen? Jetzt sagt ihr, warum sollten wir das nicht? Weil ihr keine normalen, sterblichen Menschen mehr seid. Die Schrift sagt nirgendwo, dass ihr nur Männer seid oder nur Frauen. Paulus schreibt, jetzt sind wir die Söhne Gottes. Und wir sollen als Söhne Gottes am Wort des Lebens festhalten. Tadellos, wie er sagt. Ein Sohn Gottes ist kein bloßer Mensch mehr. Ihr müsst Folgendes verstehen. Die Leute drücken sich unterschiedlich aus und viele Christen sagen, wir sind nur Sünder, die durch Gnade gerettet wurden. Nein, du warst ein Sünder und du bist durch Gnade gerechtfertigt worden. Aber du bist jetzt kein Sünder mehr. Du bist Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ja, aber ich sündige doch noch, falls du sündigst. Nicht wenn, sondern falls du sündigst, dann hast du einen Fürsprecher beim Vater. Dann gehst du zu deinem Fürsprecher Jesus Christus und bekennst die Sünde und wirst von aller Ungerechtigkeit gereinigt. Ist das nicht einfach? Aber das macht dich doch nicht zum Sünder. Ein Sünder sein bedeutet, vom Wesen her ein Sünder sein. Aber du bist nicht länger mehr vom Wesen her ein Kind des Teufels, sondern du bist jetzt vom Wesen her ein Kind Gottes. Es sollte also für dich viel einfacher sein, das Richtige zu tun, als eben Sünde zu tun. Weißt du noch, wie einfach es für dich war, zu sündigen, bevor du gerettet wurdest? Es sollte jetzt für dich genauso einfach sein, gerecht zu leben. Das Christentum war nie schwierig gemeint. Der Hintergrund, warum es für viele Menschen so schwer ist, liegt darin, dass sie nicht wiedergeboren sind. Die Kirchen sind hauptsächlich voll von überführten Sündern, nicht von bekehrten Sündern. Sie sind überführt worden, aber sie haben sich nie bekehrt. Bekehrt bedeutet, sich umdrehen, von etwas weggehen. Und viele Menschen wenden sich nicht ab. Sie wissen nur, dass sie das eigentlich nicht tun sollten. Und dann fühlen sie sich schlecht, gehen in die Kirche und versuchen, von den Schuldgefühlen wegzukommen, wobei die Kirche meistens der schlechteste Ort ist, um von Schuldgefühlen wegzukommen. Denn normalerweise bekommst du dort eine schwere Portion Schuldgefühl. Die Lösung ist, werde wiedergeboren. Die Essenz, das Wesen des Christentums ist folgendes. Es gab zwei Bundesschlüsse, einen alten und einen neuen. Wenn wir also einen neuen Bund haben, dann muss es auch einen alten Bund gegeben haben. Wenn es einen neuen Bundesschluss gibt, dann bedeutet das, dass der alte Bundesschluss nicht tun konnte, was getan werden sollte. Also musste es einen neuen Bund geben, der erreichen konnte, was getan werden sollte. Und wenn auch der neue Bund nicht ausgereicht hätte, hätte Gott noch einen weiteren Bund machen müssen. Aber da der neue Bundesschluss auf dem Blut Jesu basiert und nicht auf dem Blut von Ochsen und Ziegen, ist der neue Bundesschluss ewig gültig und er muss niemals verbessert werden. Der alte Bund konnte kein Leben geben. Er konnte keine Gerechtigkeit geben. Alles, was er konnte, ist, dich auf deine Fehler hinweisen, indem er sagte, was du alles nicht tun sollst. Es hieß dort, du sollst nicht. Der neue Bund sagt nicht mehr, du sollst nicht. Der neue Bundesschluss sagt dir, du sollst. Versteht ihr? Du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner Seele und deinem Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es heißt nicht, du sollst nicht. Wenn du also versuchst, nach Gesetzen zu leben, dann lebst du nach dem alten Bund. Und wenn du nach dem alten Bund lebst, dann lebst du nicht nach dem neuen. Und wenn du nicht im neuen Bund bist, dann bist du nicht wiedergeboren. Und der Unterschied ist, der alte Bund konnte dein Gewissen nicht reinigen von dem Bewusstsein der Sünde. Aber das Wesen des neuen Bundes besteht darin, dass dein Gewissen jetzt frei ist von Sünde. Also wenn das die Basis des neuen Bundes ist, dann kannst du sagen, dass die meisten Leute gar nicht im neuen Bund sind. Denn die meisten Leute können nicht vergessen, wer sie gewesen sind. Stimmt's nicht? Die meisten Leute haben eine Vergangenheit und sie reden die ganze Zeit davon. In der Regel bestimmt ihre Vergangenheit, wie sie mit Gott leben. Und sie denken immer, dass nur die Gnade Gottes sie trägt. Das stimmt zwar. Und hier kommen wir in den Bereich der Generationsflüche und der Frage nach geistlichen Wurzeln für Probleme in den Familien, das ganze Zeug. Aber ich habe kein Erbe von meinen Ahnen. Ich stamme nur von einer Generation ab, von Jesus Christus. Es interessiert mich nicht, was mein Großvater tat. Es ist völlig ohne Bedeutung, was er tat. Auch seine Sünden interessieren mich nicht. Es ist kein Unterschied für mich, denn ich stamme nicht aus dieser Linie. Ich komme nur aus einer Linie. Ich bin eine neue Kreatur. Ich gehöre zu einer ganz neuen Spezies, die es vorher noch nie gegeben hat. Und was heißt das? Das heißt, ich kann nicht das Alte Testament lesen und herausfinden, wie ich jetzt leben soll. Denn die dort waren keine neuen Schöpfungen. Ich kann mich nicht nach ihnen richten. Ich kann mir ihren Glauben anschauen oder versuchen, ihren Glauben nachzuahmen, aber sie sind kein Beispiel für mich, wie ich leben soll. Viele haben auch große Fehler gemacht. Alle haben Fehler gemacht. Mose hat jemanden umgebracht. Abraham hat gelogen wegen seiner Frau, gab sie als seine Schwester aus. Alle möglichen Fehler. Noah hat sich betrunken. Jeder von ihnen machte Fehler. Also sehe ich an ihnen nicht, wie ich leben sollte. Jesus ist mein einziges Vorbild. Er ist es. Er ist das einzige Vorbild, das wir haben, weil er der Einzige ist, der den Heiligen Geist Gottes hat. Wenn ich also den Heiligen Geist Gottes habe, suche ich mir jemanden aus, der auch den Heiligen Geist Gottes hat. Den muss ich dann nachahmen. Und das ist Jesus. Er ist mein Beispiel. Er ist die Generation, von der ich abstamme. Mein Leben ist in ihm verborgen. Wenn mein Leben in ihm verborgen ist, warum sollte ich dann darüber sprechen? Das Neue Testament und die Briefe erklären mir, wer ich in Jesus Christus bin. Sie sagen mir, wer ich in ihm bin und wer er in mir ist. Und sie sagen mir, was er für mich getan hat, was er in mir tut und was er durch mich tun möchte. Ihr versteht, warum ich die meiste Zeit nur die Briefe lese. Erstaunlich ist, wenn Christen immer ins Alte Testament zurückgehen, um das neue Leben zu lernen. Dazu passt die nächste Frage. Warum gibt es so viele Gläubige, die immer noch auf ihre Heilung warten, obwohl sie Glauben haben und obwohl die Leute, die für sie gebetet haben, auch Glauben haben? Meine Antwort ist, das ist deine Annahme. Der Grund, warum sie auf ihre Heilung warten, ist häufig der, dass sie niemanden getroffen haben, der genug Kraft hatte, um sie zu heilen. Sie sollten natürlich diese Kraft selber haben, aber wenn nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, Heilung zu bekommen. Empfange sie für dich selbst oder geh zu jemandem, der genug Glauben hat, es für dich zu empfangen. Das ist alles. Okay, hier heißt es, der Kranke hatte Glauben und auch der, der für Heilung gebetet hat, hatte Glauben. Das sagst du. Aber wenn sie nicht geheilt wurden, dann stimmt das nicht. Verstehst du? Denn in Jakobus steht, wenn sie das Gebet des Glaubens sprechen, dann wird der Kranke geheilt. Die Bibel sagt, wenn du das Gebet des Glaubens betest, wird der Kranke gesund. Und du sagst, dass hier jemand im Glauben gebetet hat und trotzdem wurde der Kranke nicht gesund. Aber ich kann nicht von dem ausgehen, was du sagst. Es ist genauso wie wenn Leute sagen, Christen können keine Dämonen haben. Dann frage ich, was ist dein Problem? Ich bin Alkoholiker oder irgendein anderes Problem. Dann sage ich, du hast einen Dämon. Er sagt, das kann nicht wahr sein, denn ich bin Christ, ich kann keinen Dämon haben. Aber was du hast, ist ein Dämon. Und wenn Christen keinen Dämon haben können, dann bist du kein Christ. Oh nein, ich weiß, dass ich ein Christ bin. Okay, das bedeutet dann, dass du ein Christ bist, der einen Dämon hat. Versteht ihr? Wenn es Sünde ist, dann bleibt es Sünde. Wenn es Sünde ist, bevor du neu geboren wurdest, dann ist es auch Sünde, nachdem du neu geboren bist. Wenn eine nicht gerettete Person dämonisiert ist und du als Christ das gleiche Problem hast, dann bist du auch dämonisiert. Das Problem ist, dass ihr Geist, Leib und Seele falsch versteht. Denn ein Dämon kann in einem sterblichen Leib sein und übt doch keinen Einfluss auf deinen Geist aus. Er kann deinen Verstand verwirren, aber deinen Geist nicht berühren. Natürlich ist das nicht der Wille Gottes. Sein Wille ist, dass du ohne Tadel bist und völlig geheiligt. Dein Geist, dein Körper und deine Seele, tadellos. Das ist es, was Gott will. Er möchte, dass du vollständig auf seiner Seite bist, und zwar deine Seele, dein Leib und dein Geist, sodass der Böse dich nicht anrühren kann. Weder in deinem Geist, noch in deinem Körper, noch in deiner Seele, weder mit Krankheit, noch Gebrechen, noch mit Sünde, noch mit Armut, mit nichts von diesem Zeug. Ich nehme mir noch ein bisschen Zeit und schicke euch danach in die Pause. Nächste Frage. Ist es auch Glaube, wenn ich das Wort Gottes tue, aber alles in mir voller Unglauben schreit? Ja, das ist so. Wir werden noch darüber sprechen und ich will hier jetzt nicht detailliert darüber reden. Ihr müsst Folgendes verstehen. Der fleischliche Sinn will Feindschaft gegen Gott und ist im Krieg gegen Gott. Der fleischliche Sinn bedeutet der Tod. Fleischlich gesinnt zu sein ist der Tod. Geistlich gesinnt zu sein ist Leben und Frieden. Habt ihr das gehört? Johannes 10,10, der Dieb kommt zum Stehlen, zum Töten und Zerstören. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Jesus kam, um uns Leben zu geben, und das im Überfluss. Leben und Leben im Überfluss, Jesus. Töten und Zerstörung, Teufel. Fleischlich gesinnt sein ist Tod. Nicht Leben, Tod. Aber geistlich gesinnt zu sein, ist Leben. Also, wo ist der fleischliche Sinn auf dieser Seite? Auf dieser. Ihr könnt im Geist wiedergeboren sein, aber euer Verstand kann immer noch fleischlich sein. Diese Christen nannte Paulus fleischliche Christen, aber er nennt sie immer noch Brüder. Also waren sie wiedergeboren, aber sie waren fleischlich. Ihr Geist war wiedergeboren, aber ihr Verstand war nicht erneuert. Ihr Verstand war immer noch fleischlich. Deswegen musste er mit ihnen darüber sprechen, über das Kranksein und andere Dinge. Jetzt behaupte ich etwas und einige werden das nicht mögen, da kann ich aber nichts machen, ich habe das Ganze nicht geschrieben. Es ist aber sehr einfach. Kein geistlich gesinnter Christ ist je an einer Krankheit oder einem Gebrechen gestorben. Versteht ihr? Wenn jemand an Krankheit und Gebrechen stirbt, dann deswegen, weil er fleischlich gesinnt ist. Warum? Weil fleischlich gesinnt sein den Tod bedeutet. Geistlich gesinnt sein ist Leben, Leben und Frieden. Nicht nur Leben, Leben und Frieden. Die Leute fragen mich, du glaubst doch an göttliche Heilung. Wenn das wirklich stimmt, wie können wir dann jemals sterben? Gesund? Du stirbst gesund. Okay. You know, it's... Kommt schon, habt ihr nicht ein paar ernsthaftere Probleme, über die ihr euch Sorgen machen könnt, als die Frage, wie ihr sterben wollt? Ich meine, wenn ihr das wirklich tun wollt, dann haltet die Luft lang genug an. Denkt mal drüber nach. Göttliche Heilung ist doch nicht das Gleiche wie Unsterblichkeit. Jeder, den Jesus geheilt hat, ist danach gestorben, irgendwann. Aber du musst doch nicht krank sterben. Du kannst dich niederlegen, deine Seele Gott anbefehlen, deinen Geist Gott übergeben, aber vorher musst du deine Familie herbeirufen, deine Kinder segnen, allen auf Wiedersehen sagen und dann schläfst du einfach ein. Und das tust du dann, wenn du satt bist, wenn du müde bist. Nicht, wenn du krank oder todkrank bist und dann eine Menge von Schläuchen angeschlossen und dabei so viele Kosten für deine Familie verursachst, dass sie die nächsten 20 Jahre die Rechnung bezahlen müssen. Kommt schon, aus einem wirtschaftlichen Standpunkt heraus ist Heilung einfach besser. Stellt euch mal vor, was wäre, wenn alle Christen, nicht die Welt, nur die Christen gesund wären und das ganze Geld, das für Medizin und Ärzte ausgegeben wird, in die Mission tun? Stellt euch das mal vor, was wir da in kürzester Zeit schaffen könnten. Das wäre gewaltig. Wenn ihr das anschaut, versteht ihr, dass Gott möchte, dass ihr gesund seid. In dem Maße, in dem dein Sinn erneuert ist. Zu Beginn hattest du einen fleischlichen Sinn, einen Sinn, der in Sünde lebte. Dann wurdest du wiedergeboren in deinem Geist. Gott änderte deinen Geist. Er tat das. Du gibst ihm die Erlaubnis und er ändert dich. Du wirst eine neue Schöpfung. Er erschafft deinen Geist neu. Er tut das. Und danach sagt er dir, was du tun sollst. Römer 12, Vers 2, erneuert euren Sinn. Er repariert deinen Geist. Er ist jetzt perfekt. Denn er hat es getan und alles, was er tut, ist perfekt. An deinem Geist muss jetzt gar nichts mehr verändert werden. Aber deinen Sinn musst du verändern. Er sagt nicht, dass er das tun wird. Du erneuerst deinen Geist zur Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, sodass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aber solange dein Sinn nicht erneuert ist, kannst du den Willen Gottes nicht zeigen. So wird das meiste, was du sagst, der Wahrheit Gottes nicht entsprechen oder sogar Unsinn sein. Dein Herz, dein Geist ist in Ordnung, aber dein Sinn und Verstand ist fleischlich. Wenn du fleischlich gesinnt bist, handelst du nicht im Glauben, sondern nach dem, was du siehst. Und wann weiß ich, wenn ich nicht mehr fleischlich gesinnt bin? Wenn du aufhörst, nach dem Augenschein zu leben und beginnst, Gott zu glauben. Je mehr dein Sinn erneuert wird, desto weniger fleischlich wird er. Der Teufel kann nur durch den fleischlichen Teil deines Sinnes und deines Verstandes wirken. Je geistlicher dein Sinn wird, entsprechend dem Wort Gottes, Dein Geist, der in dir ist, entspricht schon vollkommen dem Wort Gottes. Hier drin siehst du schon so aus. Der Grund, warum du hier draußen noch nicht dem Wort Gottes entsprichst, liegt an deinem Verstand und deinem Sinn. In dem Maß, in dem das hier erneuert wird, umso mehr kann das hier in deinem Leben gesehen werden. Die Idee ist, dass du immer mehr deine Sinne und deinen Verstand dem Wort Gottes angleichst und erneuerst, sodass alles, was du sagst, tust und sprichst und denkst, dem hier entspricht. Wenn dich jemand nach deiner Meinung fragt, sagst du sie ihm nicht, denn du hast keine Meinung. Du hast einen Standpunkt. Versteht ihr? Ich habe keine Meinung. Also wenn jemand sagt, ist Homosexualität falsch, was ist deine Meinung? Ich habe keine. Ich kann dir meinen Standpunkt sagen. Mein Standpunkt ist dieses Wort. Versteht ihr? Ich habe also keine Meinung. Ich habe einen Standpunkt. Und je mehr mein Sinn erneuert ist, umso weniger kann Satan wirken. Denn er kann nur durch den fleischlichen Teil arbeiten. Warum? Weil unsere Waffen nicht fleischlich sind, aber seine sind es. Unsere Waffen sind geistlich. Also das Einzige, was zwischen dem hier steht und dass es in deinem Leben gesehen wird, ist das hier. Je mehr es erneuert wird, umso mehr kommt das raus. Der Schlüssel ist also, deinen Sinn zu erneuern. Wenn dein Sinn erneuert ist, dann denkst du, sprichst du und stimmst du überein mit dem Wort Gottes. In dem Maße, in dem du nicht denkst und redest wie das Wort Gottes, ist dein Sinn nicht erneuert. Der schnellste Weg, um herauszufinden, wie erneuert dein Sinn ist, ist festzustellen, wie schnell du religiöse Leute auf die Palme bringen kannst. Okay? Das ist so. Je schneller du religiöse Leute verärgerst, umso mehr ist dein Sinn erneuert. Denn die werden richtig wütend, wenn alles, was du sagst, biblisch ist und aus der Bibel kommt. Es ist erstaunlich, denn diese Leute wollen Meinungen austauschen. Der und der hat das gesagt, was denkst du darüber? Und dieser sagte aber das, ist mir egal. Wichtig ist, was in der Bibel darüber steht. Und wenn das hier nichts darüber sagt, sage ich auch nichts darüber. Warum? Weil ich keine Meinung habe. Versteht ihr? Der Repräsentant kann nur das sagen, was derjenige, den er repräsentiert, zu sagen hat. In dem Moment, in dem du etwas sagst, was derjenige, den du repräsentierst, nicht sagen würde, hörst du auf, sein Repräsentant zu sein. Amen.